Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Unter dem Oberbefehl des Staatsführers von Rumänien, Marschall Antonescu, hat eine rumänische Armee, geführt von Vorgeneral Jacobici und unterstützt von wenigen Sonderverbänden des deutschen Heeres und der deutschen Luftwaffe, am 16. Oktober Stadt und Hafen Odessa genommen. Damit wurden die seit 2 Monaten andauernden schweren Kämpfe gegen den in tief gegliederten Feldstellungen vor Odessa haltenden Gegner siegreich zum Abschluss gebracht. Zwischen Asowsche Meer und Donetsk wird die Verfolgung des geschlagenen Feindes durch deutsche, italienische, ungarische und slowakische Truppen fortgesetzt. Während im Osten Sieg um Sieg erfochten wird und die mächtigste Armee der Welt planvoll zerschlagen wird, setzt die Kriegsmarine im Verein mit der Luftwaffe ihren Kampf gegen die englische Versorgungsschifffahrt fort. Der Feind wird geschlagen, wo er steht.